Die Frage sollte mich wohl überrumpeln, was auch gelang. Wie bitte? Ist mir gleich aufgefallen, das Ding lehnt hinten in der Garage an der Wand. Sein Blick nagelte mich förmlich fest. Er wartete auf ein Zeichen der Schwäche oder etwas anderes, was mich verriet. Ich hielt seinem Blick stand, auch wenn ich weiter blinzelte. Das ließ sich nicht vermeiden. Den haben Sie wohl übersehen, sagte er. Ja, das habe ich wohl. Da ich nicht weiter wusste, zuckte ich nur mit den Schultern. Das ist der von Mrs. Ballist, habe ich an der kleinen Öse am Griff erkannt. Die Dame hatte den praktisch immer dabei, zumindest hier auf der Insel. Das können die Leute hier an der Rattlesnake Road und auch drüben in Palm Village bestätigen. Wie den Kinderwagen, sagte ich. Genau, der war auch immer mit dabei. Hat sogar mit dem gesprochen. Besser gesagt, mit ihren toten Jungs, habe ich selbst miterlebt. Ich auch. Er wartete lauernd ab. Ich war schon drauf und dran, ihm zu erzählen, dass der Kinderwagen in der Nacht in meinem Badezimmer war, wo die Jungs mit ihm Wettrennen veranstaltet hatten. Aber zu Ihrer Frage, was mit den Schlangen passiert ist. Er trank von seinem Glas und wischte sich mit der Hand den Bart ab und hoch die Maske. Die große Schlangenjagd von 1982. 82 oder 83, müsste ich selber nochmal nachgucken. Oder haben Sie das schon recherchiert, Vic? Ich schüttelte den Kopf. Also, wer nicht so einen Schlangenstock hatte, hat einfach einen Baseball oder Tennisschläger oder einen Teppichklopfer mitgebracht. Alles Mögliche eben, mit dem man sozusagen auf den Busch klopfen konnte. Außerdem jede Menge Kescher, wir sind hier schließlich am Meer. Uns kam zugute, dass die Keys an der Westküste generell schmal sind. Rattlesnake Key ganz besonders, mit dem Golf auf der einen und Calypso Bay auf der anderen Seite. Die breiteste Stelle, das ist in Höhe der Drehbrücke rüber nach Palm Village, misst gerade einmal gute 500 Meter. Hier oben, wohin es die Schlangen nach dem Bauboom im Süden verschlagen hat, ist es höchstens halb so breit. Immerhin haben Sie von hier aus nicht nur den Golf im Blick, sondern auch die Bay, richtig? Vom Hof an der Seite aus, ja. Das Haus hier stand damals noch gar nicht. Es gab nur Palmetto-Palmen, Fächerblumensträucher, Schlangen lieben die, und allerlei Krüppelzeug. Dazu anderes dichtes Gesträuch, das ich nicht mal benennen könnte. Wir haben uns in einer langen Reihe vom Golf bis zur Calypso Bay ausgebreitet und uns langsam nach Norden vorgearbeitet, auf den Busch geklopft, die Kescher durchs Unterholz gezogen und auf den Boden getrommelt. Schlangen hören nicht gut, spüren aber die Erschütterungen. Die haben schnell gemerkt, dass es ihnen an den Kragen geht. Das ganze Blätterwerk hat gezittert, besonders um die Fächerblumen herum. Muss sich für die wie ein Erdbeben angefühlt haben. Und als wir an der Landspitze ankamen, wo die Vegetation endet, haben wir sie sehen können. Die Scheißdinger waren überall. Ein Anblick, als wäre der Boden selbst in Bewegung. Es war unfassbar. Und dann das Rasseln. Das habe ich heute noch im Ohr. Wie trockene Knochen in einer Kalebasse. Sofort fixierte er mich wieder mit seinem bohrenden Blick. Genau. Woher wissen Sie das? Ich habe es mal im Franklin Park Zoo gehört, sagte ich, was dreist gelogen war, dem in Boston und natürlich in Naturdokus im Fernsehen gesehen. Naja, der Vergleich trifft es jedenfalls. Nur, dass Sie sich dabei Dutzende, wenn nicht Hunderte solcher Kalebassen vorstellen müssen und einen ganzen Friedhof voller Knochen. Ich dachte an Gregs große Badewanne und die Hand, die plötzlich aus dem Gewimmel der Schlangenleiber geragt hatte. Waren Sie mal an der Nordspitze weg? Ich habe vorgestern einen Strandspaziergang dorthin gemacht. Er nickte. Seit der Schlangenaktion war ich nicht mehr zu Fuß da, sehe die Stelle aber beim Fischen oft vom Meer aus. Die Insel hat sich in den letzten 40 Jahren sehr verändert, nicht zum Besseren, muss man sagen, so zugebaut wie heute alles ist. An der Nordspitze dagegen ist noch alles beim Alten. Die Muschelbank dort sieht aus wie ein schiefes Dreieck, finden Sie nicht auch? So ist es, sagte ich. Er nickte. Maske runter, ein Schluck Wasser, Bart abwischen, Maske rauf. Und das ist auch die Stelle, wo die Schlangen nicht mehr weiter konnten. Ihr einziger Ausweg war der Daylight Pass. Sie standen sozusagen mit dem Rücken zum Wasser, wobei Schlangen ja praktisch nur aus Rücken bestehen. Jedenfalls hier drängten sie sich zusammen. Auf einer Fläche nicht mal halb so groß wie ein Footballfeld war alles voller Schlangen. Von den Muscheln war nichts mehr zu sehen. Nur ab und zu blitzten welche vereinzelt auf. Die Schlangen stapelten sich geradezu. Ich meine, da kommt schon einiges an Gift zusammen. Hätte wahrscheinlich ausgereicht, halb Tampa in die ewigen Jagdgründe zu schicken.